Die haben alle unter ja, den Denkmantel Vereinsarbeit wurden die gegründet, aber die haben viel mehr da Türkei-Politik gemacht am Anfang mit der Zeit, wo auch die Deutschkenntnisse etwas besser wurden, haben sie sich um die Sorgenprobleme hier ebenfalls eingemischt. In den 80er Jahren, wo nach dem Militärputsch viel mehr politisch aktive Menschen aus der Türkei gekommen sind, wurden diese Selbstorganisationen immer größer und stärker. Und manche wurden hier auch gegründet, damit sie Parteipolitik aus der Türkei auch hier betreiben können, weil alle auch in den 80ern sind davon ausgegangen, wir werden zurück. Aura hat bei der Einführung gesagt, dass es auch politisch so begleitet wurde, das stimmt noch, also in den 70ern sowieso, aber auch Mitte 80er zum Beispiel hat Kohl gesagt, also 82 war das, ich werde die Anzahl der Türken um die Hälfte reduzieren. Um die Hälfte. Also jeder zweite Mensch aus der Türkei sollte wieder zurückgehen. Dann kam eben diese Rückkehrprimäre. Da haben ungefähr, es gibt verschiedene Zahlen, aber circa 300.000 Menschen haben das in Anspruch genommen und alle anderen sind trotzdem geblieben. Auch wenn man jetzt nichts wahrhaben wollte, hat man aber irgendwie hier im Hinterkopf schon für sich bemerkt, also zurück wollen wir nicht, aber hier sind wir und unsere Kinder werden hier groß, also muss ein bisschen auch hier was passieren. Dann haben diese Vereine angefangen, verstärkter sich hier einzumischen. Ich weiß zum Beispiel, dass in den 90ern hier der Türkische Bund Berlin-Brandenburg gegründet wurde. Die erklären sich überparteilich und sie sagen, vielmehr sind wir für die Probleme oder Verbesserungen auf politischen Ebene hier aktiv. Es gab den Türkischen Elternverein, wo ich selbst, oder gibt es weiterhin, wo ich selbst 4 Jahre im Vorstand war. Mein Beweggrund war damals meine eigene Biografie. Aber auch durch meine Tätigkeit als Beraterin nach der Arbeit bei Siemens habe ich gesehen, dass auch viele Kinder, also Jugendliche in der dritten Generation die gleichen Probleme haben. Die verlassen leider die Schule ohne den Schulabschluss oder sie kriegen nur einen Abschluss, womit sie nicht unbedingt auf dem Ausbildungsmarkt mit den Heimischen mithalten können. Oder auch wenn sie alle Abschlüsse, Qualifizierungen mitbringen, dass die ausgesondert werden, dass sie einfach nicht genommen werden, weil sie Mehmet oder Ayşe heißen, weil sie in Kreuzberg oder in Wedding die Schule besuchen. Das ist leider heute immer noch so. Da haben die angeblichen Bemühungen der Parteien auch in Berlin leider nicht viel mitgebracht. Jeder Fünfte hat keinen Schulabschluss oder hat den Einfachen mit schlechten Noten und der Ausbildungsmarkt ist nicht so, dass jeder auch mit schlechten Abschluss was bekommen kann und da gibt es weiterhin die Ausgrenzung. So habe ich angefangen, mich zum Beispiel beim Türkischen Elternverein für diese Zielgruppe einzusetzen. Das gab mir vielleicht eine kurze Einführung. Damals war ja diese erste PISA. Ergebnis bekannt und da hat man nochmal, oder ich als Mutter eigentlich auch, erstmal richtig gesehen, was in den Schulen los ist. Ja? Und hier in den Schulen, wo wenig passiert, ein Migrantenkind kommt einfach nicht mit. Also nicht nur die Eltern haben da zum Teil nicht so richtig mithelfen können, auch die Schule als Institution stimmte nicht und das ist leider heute noch ein Problem. Vivian, vielleicht kannst du konkret sagen, was zum Beispiel der Türkische Elternverein macht. Also es ist bekannt, gerade weil die Strukturen so sind, wie sie sind, nämlich auch rassistisch, hat sich auch in der Geschichte gezeigt vor den türkischen Leuten, dass zum Beispiel auch die Spanier und die Griechen sich auch selbst organisiert haben und so ihre Kinder unterstützt haben, damit sie eben in den Schulen, also die haben eigene Elternvereine gegründet und so. Und das war dann eigentlich der Grund, weshalb die Kinder sozusagen aufgestiegen sind und nicht, weil die Strukturen so gewesen wären. Also kannst du ganz konkret sagen, wofür kämpft ihr, was sind eure Forderungen gewesen, worin bestand die Arbeit? Also konkret kann ich erstmal zum Anfang sagen, ich bin ja nicht mehr dabei, aber dieser Verein wurde damals gegründet, damit eben die türkische Sprache, ich betone das, es war so, dass aus der Türkei sehr viele Menschen gekommen sind und die waren nicht alle muttersprachlich türkisch. Die kurdischen Kinder wurden in ihrer Muttersprache kurdisch nicht berücksichtigt, also es ging um Wahrung oder Verbesserung der türkischen Kenntnisse, deswegen sollte man aus der Türkei Lehrer holen. Das war diese erste Aufgabe von diesem Verein. Als ich dazu kam, war das aber schon Mitte 2000er Jahre. Mein Anliegen war, wofür ich mit den anderen mitgekämpft habe, dass auf jeden Fall die Situation in den Schulen, man kann das ja politisch verlangen, das passiert aber nicht automatisch. Der türkische Elternverein hatte auch Projekte. Da haben Sozialarbeiter türkische und deutsche Herkunft die Familien in den Fragen Schule, Bildung, Berufsausbildung begleitet. Das war eine Arbeit. Dann hätte man natürlich geguckt, Rassismus in der Schule. Also man hat hier wirklich, erst wenn man damit zu tun hat, sieht man, dass Rassismus bereits wirklich in der Grundschule erlebt wird. Ja? Kinder erleben als Erwachsene, wenn man kein kleines Kind hat oder wenn man nicht betroffen ist, hört man das ja gar nicht. Die Zeitungen schreiben ja nicht, Person X, Lehrer hat das Kind beleidigt. Das kommt sehr selten vor, das kriegen wir nicht mit. Aber in solchen Vereinen, spezifisch in solchen Vereinen, kommen Eltern, die betroffen sind. Ja? Man redet mit denen, dann denkt man, Gott, das kann doch nicht sein. Also bis dahin hast du das gar nicht so richtig wahrgenommen. Also auf jeden Fall gegen Rassismus in den Schulen, für mehr Personal in den Schulen, muttersprachliche Förderung. Also ich weiß nicht, ob Sie das jetzt mitbekommen haben, okay, zum Teil vielleicht auch berechtigt, aber nun wollen einige Bezirke in Berlin den Vertrag mit den Konsulatlehrern aufgeben, also für nichtig erklären. Aber diese Klassen sind sehr wichtig für viele Eltern, weil ihre Kinder dort nur Türkisch lernen können. Zu Hause klar sprechen können die Kinder lernen, aber diese Schulsprache, Schriftsprache muss beigebracht werden in einer Schule. Da gehen jetzt zum Beispiel auch der türkische Elternverein ins Gespräch mit den Bezirken und versucht jetzt die Klärung, wie das Geld trotzdem unabhängig von der Türkei hier besorgt werden kann. Solche wichtige, für mich wichtige Sachen werden in Arbeit von diesem Verein realisiert. Okay, danke schön. Angesichts der Zeit, vielleicht können wir gleich noch mal kurz auf deine Frage. Ich kürze es einfach, vor der Wende gab es keine Selbstorganisation, weil wir durften einfach nicht. Wir waren auch in der FDGB, also einem Gewerkschaftsbund, aber da mussten wir rein, ob uns das passt oder nicht. Und das wird aber nach außen verkauft. Alle vietnamesischen Werktätigen wollen unbedingt in FDGB Mitglied werden. Und das wurde auch von dem Lohn abgezogen. Aber das war ein Muss. Und ob uns das passt oder nicht. Mein Engagement oder auch, dass ich heute wirklich zu dieser Person bin, die, ich lebe ja sozusagen jetzt seit 37 Jahren in Deutschland. Und ich glaube, das sind zwei sehr, sehr einschneidendes Ereignis, wo ich sagen kann, dass vielleicht das bin ich jetzt heute so geworden hier in Deutschland. Das erste ist es nach der Wende 1990. Also alle sind in die Arbeitslosigkeit gegangen. Meine Landsleute sind im großen Teil zurückgekehrt. Die haben auch die 3000 D-Mark in Anspruch genommen, sind zurückgekehrt, weil damals war sehr viel Geld. Ich durfte ja bleiben, weil ich bin ja sozusagen verheiratet mit einem Deutschen und ich habe auch schon eine Tochter. Und dann mein Mann, der Deutsche, der sagte, wir machen jetzt eine Gaststätte auf. Und wir haben wirklich eine total heruntergekommene Bude. Das wollte niemandem. Das ist wirklich ein Saisonlokal. Das geht nur 5 Monate im Jahr. Haben wir aufgebaut und sehr viel Geld, sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert. Und gleich am ersten Tag, als wir aufgemacht haben, Das war wirklich, ich war die einzige, nicht nur Ausländerin, sondern sehr sichtbare Ausländerin. Und da standen, da saßen wirklich die Gäste, circa 80 bis 100. Und um den Platz herum circa 25 Neonazis. Und dann haben sie einfach genug gebrüllt. Und Hitler guckt in meine Richtung und sagt, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, also Fidschis raus und so. Und das war so absurd, die Deutschen gucken alle weg. Kein Mensch hat irgendetwas unternommen. Und 3 Wochen später, da war ich allein in dem Laden. Und dann habe ich gedacht, so geht es nicht weiter. Du gehst zugrunde und außerdem, du wirst pleite gehen. Und da habe ich gedacht, du bist auch eine Frau, bist auch sehr klein. Also, was soll denn passieren? Die trauen sich doch nicht, dich jetzt zusammenzuschlagen. Und so bin ich wirklich so klein, weil ich bin rausgegangen und habe ich richtig angebrüllt. Habe gesagt, so hier bin ich, was wollt ihr von mir? Nehmt doch eure Zeugen, verschwindet, hier ist mein Geschäft, mein Laden. Ich weiß, viele haben immer gesagt, oh, was mutig. In dem Moment nicht. Also heute würde ich vielleicht euch auch gar nicht mehr raten, sowas zu machen, weil das ist lebensgefährlich. Aber damals, ich musste was machen, weil außer mir ist niemand da. Und der Schmerz war dann auch so groß. Und das Tollste war, eine von denen hat gesagt, die spricht ja richtig gut Deutsch. Ja. Und die sind erstmal abgezogen. Und 2 Wochen später kamen einige von denen zurück. Und ich sagte noch zu meinem Mann, oh shit, also heute werden sie unser Laden auseinandernehmen. Aber stattdessen, diese möchte gern Neonazis, die standen wirklich an der Schlange und dann, eine Cola bitte, eine Fanta bitte. Und dann jeder von denen hat mir 50 Pfennig Trinkgeld gegeben. Also mit anderen Worten so, Entschuldigung. Ja. Und die ihre Haare wurden auch später länger und die sind auch so Stammkunde geworden. Also das war das Gute. Aber das ist diese eine Sache. Und nur knapp 3 Monate später, das Sonnenblumenhaus, und da sehe ich die Bilder, nur knapp 3 Monate später nach diesem Vorfall am Campingplatz, und sehe ich die Bilder, die ich damals wirklich in dem Vietnamkrieg gesehen habe. Ja. Und dann ging ich rüber. Ich war natürlich nicht, glücklicherweise war ich nicht dabei, als 120 Vietnamesen, darunter viele schwangere Frauen, kleine Babys, die über den Dachluke sich selbst befreien müssen, sich selbst retten müssen, wenn unten bis zum 7. Etage das Haus schon in Flamme stand. Und die Bevölkerung stand da unten, versperrt den Weg, dass die Feuerwehr nicht durchkommen können. Die Polizei hat keine Okay gegeben, die haben alle zugeschaut, dass es die Menschen da oben vielleicht eventuell vergasen können und geklatscht, Beifall geklatscht für einen versuchten Mord. Und während meine Landsleute wirklich über der Dachluke in anderen Aufgang sich selbst retten müssen, auf dem Boden sind sie gekrochen, wie, das sind keine Menschenwürde mehr, dass die da unten das nicht denken, da sind noch Lebende im Haus und sind sie runtergegangen. Das ist ein 11-stöckiges Haus, zig Wohnungen, haben sie geklingelt, nur 2 Wohnungen, haben die Tür aufgemacht und nur die Frauen reingelassen, dass sie ihre Baby sozusagen ihren Brei, also ihren Nahrung also anbieten können. Für mich war das ein Glück, dass ich nicht dabei war, aber viel schlimmer noch ein paar Tage später ging ich hinüber. Und in diesem 11-stöckigen Haus, wo einst so eine, so viel Lebens, so viel Bewegung drin war, das war wie leergefegt, war total still. In dem Moment war das so für mich, okay, dass die Deutschen zu sowas fähig waren, habe ich nicht gedacht. Aber vielmehr war dieser Gedanke, jetzt sind deine Landsleute weg. Hier war der Ort, wo du nochmal ab und zu rübergehen kannst. Also deine Kraft, deine Wurzel tanken kannst, das ist alle weg. Die sind jetzt alle weg. Ich dachte, die sind wirklich alle schon abgeschoben worden. Ja, und du bist ganz allein hier. Also was machst du denn? Und wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Deswegen lag ich mich tot, wenn die Leute immer zu mir gesagt haben, ja, warum bist du immer noch hier? Also wenn die Deutschen so, ich sage, nee, jetzt erst recht. Ich bleibe hier. Ich habe das Recht, hier zu leben. Und ihr schaut, und ihr hört jetzt meine Geschichte zu. Und ich lasse mich nicht so vertreiben. Und so war das mit dem Verein Gründung. Wir sind, also aus dem Versteck, sind wir 2 Monate später zurück und wir haben den Verein gegründet. Und das Hauptziel war, Schutz für uns selber anzubieten, weil wir waren schutzlos ausgeliefert. Bis in 90er Jahre sind wir wirklich komplett kontrolliert worden von beiden Seiten, von der Stasi, von der vietnamesischen Regierung. Und mit der Wende sind wir wie freiwillig. Kann jeder uns beschimpfen, Zigarettenmafia oder was weiß ich, die sowieso, auf einmal hat man uns abgestempelt, alles als Illegale. Und so am Anfang war für diese Menschen erstmal Schutz. Und wir haben jahrelang gekämpft, Bleiberecht und mit der Anerkennung für die Jahre, die wir schon in der DDR gelebt haben. Und dennoch, erst 97, 9 Jahre nach der Wiedervereinigung, bekamen sozusagen die ersten Vertragsarbeiter eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Das heißt, bis dahin können sie erstmal denken, okay, jetzt kann ich auch mal Kinder erzeugen, jetzt kann ich Familie nachholen, jetzt kann ich auch mal mein Leben hier wirklich gestalten. Vielen Dank. Du wolltest noch was dazu sagen, ja. Figen? Eine vielleicht kleine letzte Runde und dann können wir so langsam öffnen ins Publikum. Gut. Also vorhin habe ich auf jeden Fall versäumt, weil ich nicht wusste, dass ich so wenig Zeit habe. Das hier, was mir persönlich sehr wichtig ist zu erwähnen, warum, weil du dann auch gefragt hast, Selbstorganisation auch von Migranten. Hier hat eine Dame geschrieben, wie sie damals, wo in Berlin sehr viele Häuser besetzt wurden, sie selbst und weitere Frauen aus der Türkei mit ihren Kindern das Haus an der Cottbuser Straße 8 besetzt haben. Also erste Generation, nur türkische Frauen, türkisch-kurdische Frauen mit ihren Kindern haben ein Haus besetzt und waren lange drin als Mieter. Das zeigt, dass sie sich auch in das Leben hier wirklich eingemischt haben. Von dem Verein Almen, der würde ich sehr schnell, sehr kurz berichten wollen, weil ich denke, diese Phase war mir persönlich sehr wichtig. Aber auch das, was damals in den 10 Jahren wo ich aktiv war, schon auch für die anderen hier in Berlin Beitrag geleistet hat. Nämlich, wir haben zum Beispiel bei Almende eine Kampagne gestartet und wir haben gesagt, Integration? Nein, danke.